Erster die Leute in Jerusalem machten Ahasjahu zum König. Er war der jüngste Sohn. Araber hatten seine Brüder getötet. Ahasjahu war der Sohn von König Jehoram. Zweiter Ahasjahu war 22 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte ein Jahr in Jerusalem. Seine Mutter hieß Athalia. Sie war Omris Enkelin. Dritter, er tat schlechte Dinge. Er war wie die Familie Ahab. Seine Mutter gab ihm schlechte Ratschläge. Sie sagte ihm, er solle Böses tun. Vierter, er tat Dinge, die Gott nicht mochte. Er war wie die Familie Ahab. Nach dem Tod seines Vaters waren sie seine Berater. Das war schlecht für ihn. Fünfter, er folgte ihrem Rat. Er ging mit Joram in den Krieg. Joram war der König von Israel. Sie kämpften gegen Hazael. Hazael war der König von Aram. Die Aramäer verletzten Joram. Sechster, Joram ging nach Jezreel zurück. Er wollte seine Wunden heilen. Er wurde im Kampf verletzt. Ahasjahu kam nach Jezreel. Er wollte Joram besuchen. Joram war krank. Siebter, Gott wollte, dass Ahasjahu stirbt. Darum ging er zu Joram. Er ging mit Joram zu Jehu. Gott hatte Jehu ausgewählt. Jehu sollte die Familie Ahab zerstören. Achter, Jehu bestrafte die Familie Ahab. Er traf wichtige Männer aus Juda. Das waren Ahasjahus Verwandte. Sie dienten Ahasjahu. Jehu tötete sie alle. Neunter, Jehu suchte Ahasjahu. Sie fanden ihn in Samaria. Er versteckte sich dort. Sie brachten ihn zu Jehu. Jehu tötete ihn. Sie begruben ihn. Sie sagten, er ist Josaphats Sohn. Josaphat liebte Gott sehr. Niemand aus Ahasjahus Familie konnte König werden. Zehnter, Athalia war Ahasjahus Mutter. Sie hörte, ihr Sohn war tot. Sie tötete die ganze Königsfamilie in Juda. Elfter, Joseba war eine Königstochter. Sie nahm Jehoas, Ahasjahus Sohn. Sie rettete ihn. Sie versteckte ihn mit seiner Amme. Joseba war Ahasjahus Schwester. Sie war die Frau von Priester Jojada. Sie versteckte Jehoas vor Athalia. Athalia konnte ihn nicht töten. Zwölfter, Jehoas war 6 Jahre im Tempel Gottes versteckt. Athalia war in dieser Zeit Königin. Sie herrschte über das Land.